Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Nummer 4. So, und das war der letzte Satz in dieser Übung. Lesen Sie bitte den Text auf Seite 23 und beantworten Sie die Fragen zu Hause. Bis morgen? Ja, bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.